Die Pyongyang Internationale Wissenschaftliche Technische Ausstellung im Bereich Gesundheitswesen und ärztliche Geräte für Familien wurde am 26. Juni im Palast der Wissenschaft und Technologie abgeschlossen. An der Abschlussfeier nahmen die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche der DVJK und die Delegationen aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt teil. Im Rahmen der Ausstellung gab es technische Seminare zu den Themen der Choreo-Lebenswassererzeuger, das Reduktionswasser und das Wasseroxid, das Antinikotinpflaster und die komplexe Kinderkrankheitspflege und das Bildungsprogramm darüber. Auf der Abschlussfeier wurde das Juryergebnis veröffentlicht und den ausgezeichneten Einheiten die Preisurkunde und Zertifikate verliehen.